Unvergessen und noch nicht verloren, als Farben der Nation, einst auserkoren. Schwarz, weiß, rot, die deutschen Fahnen, hoch im Wind, zur Treue mahnen. Sie mahnen zur Pflicht und das Recht zu nützen, stets die Heimat zu beschützen. Wir leisten stolz den Fahnen ein, den Flaggen treu für alle Zeit. In allen Ehren, niemand kann sie uns verwehren. Sie sollen uns führen und begleiten, während wir durch Feuer schreiten. Während wir durch Feuer schreiten. Schwarz, weiß, rot, die wahren Farben umseilen deutschen Fahnen. Doch durch intrigante Taten wurden sie bewusst verraten. Dieser Flaggenherrlichkeit muss bestehen für alle Zeit. Auf dass ihre Pracht nie vergessen werde, müssen sie wehen auf deutscher Erde. In allen Ehren, niemand kann sie uns verwehren. Sie sollen uns führen und begleiten, während wir durchs Feuer schreiten. Während wir durchs Feuer schreiten. Haltung unserer deutschen Fahnen mit den alten schwarz-weiß-roten Farben. Ehre und Pflicht soll es uns sein, diese Würde zählt allein. Als Symbole unserer Herkunft sollen sie wehen für alle Zukunft. Lasst uns nach diesen Werten streben, für unsere Fahnen mit Mut und Leben. Wir fahren in allen Ehren, niemand kann sie uns verwehren. Sie sollen uns führen und begleiten, während wir durchs Feuer schreiten. Und wir fahren in allen Ehren, niemand kann sie uns verwehren. Sie sollen uns führen und begleiten, während wir durchs Feuer schreiten. Während wir durchs Feuer schreiten. Und wir fahren schwarz-weiß-rot. Unsere Fahnen schwarz, weiß, rot. Unsere Fahnen schwarz, schwarz, weiß, rot.